Calimero. Kinderhörspiel von Judith Reuters. Nein und nochmal nein. Doch und nochmal doch. Mein Gott, Charlotte, wir haben das schon 1000 Mal durchgekaut. Und jetzt sitzen wir wieder hier. Ich will nichts mehr davon hören. Na los, ab ins Bett. Immer wenn es schwierig wird, muss ich ins Bett. Keine weitere Diskussion. Wir sind aber nicht fertig. Doch, wir sind fertig. Meine Antwort ist nein. Und sie bleibt auch nein. Aber ich verstehe das nicht. Du willst mich nicht verstehen. Dabei weißt du ganz genau, warum. Ja. Trotzdem ist es ungerecht. Ja, Lotte, vielleicht. Das Leben ist halt nicht immer gerecht. Das sagst du immer, wenn du nicht weiter weißt. Kann ja sein. Aber jetzt ist Ende der Vorstellung. Zähne putzen. Und zwar Dalli. Ich weiß selbst am besten, wann ich müde bin. Das ist nämlich mein Leben. Ich will ein Haustier. Mama will keins. Papa sagt, ihm ist es egal. Aber er will oft verreisen. Und ich muss mich ganz alleine darum kümmern. Mein Bruder Tobi glaubt, nach einer Woche ist mir mein Viech langweilig. Und wenn irgendein Viech seine Tastatur vollpinkelt, kriege ich richtig Ärger. Ich schlafe schon. Hast du meinen iPod? Nein. Bei mir ist er aber nicht. Vielleicht Mama? Nein, die hat ihn auch nicht. Dann bestimmt Papa. Der fragt vorher. Ich muss schlafen. Ich schreibe morgen einen Test. Oho, Stoffkreislauf oder was? Ja. Und hast du es jetzt kapiert? Erklär doch mal. Hey, lass das Licht aus. Kein Problem. Ich will nur schnell meinen iPod. Mann! Wenn, dann im Rucksack vorne. Sieh eine an. Raus jetzt! Was war denn eben los? Nichts. Und warum hast du die Tür so zugeknallt? Ich bin fast vom Stuhl gefallen. Mama, erlaubt mir einfach kein Haustier. Dabei hat jeder eins. Und ich kann mich auch alleine drum kümmern. Da beißt du bei Mama auf Granit. Weißt du doch. Vergiss es einfach. In 1-2 Jahren bist du sogar froh, wenn du nicht so ein Viech an der Backe hast. Sag nicht immer Viech. Ist aber so. Bei dir ist es so, bei mir nicht. Und jetzt lass mich endlich in Ruhe. Klar, kein Problem. Träum schön, Prinz Charles. Du auch, Eisenherz. Mama kann Tiere nicht leiden. Als Kind hatte sie welche, obwohl sie gar keine wollte. Und dann sind halt die Sachen passiert, die mit Tieren nun mal passieren. Bei dem einen früher, bei dem anderen später. Aber für Mama war das mega schlimm. Immer wenn ich von einem Haustier rede, fängt sie mit ihren alten Geschichten an. Zu meinem 7. Geburtstag, da wünschte ich mir Rollerskates. Alle meine Freunde hatten damals welche. Und ich wollte auch unbedingt welche haben. Aber meine Eltern überreichten mir eine kleine Pappschachtel. Viel zu klein für Rollerskates. Und mit lauter Löchern. Darin saß zitternd ein grün-gelber Wellensittich. Wie heißt er denn? Aber Schatz, es ist doch jetzt dein Vogel. Du darfst ihm einen Namen geben. Freust du dich gar nicht? Ja, doch. Ich wusste nicht, ob ich mich freute. Aber ich nannte ihn Calimero. Wie das schwarze Küken mit der Eierschale auf dem Kopf. Aus der Zeichentrickserie, die ich damals so sehr mochte. Calimero, komm. Komm her. Hast du Angst? Brauchst du nicht. Komm. Jeden Tag nach der Schule rannte ich in mein Zimmer. Komm aus deinem Käfig. Um zu sehen, ob Calimero noch da war. Manchmal bildete ich mir ein, sein Zwitschern hätte etwas Munteres. Ansonsten hatte ich keine Ahnung, ob es ihm bei mir gefiel. Und dann, ich war gerade 9 geworden. Da wurde ich krank. Sehr krank. 3 Wochen musste ich das Bett hüten. Meine Mutter kümmerte sich in dieser Zeit um Calimero. Aber dann war ich wieder gesund. Die meisten Haustiere werden sowieso nicht alt. Höchstens Schildkröten oder Papageien. Aber Lena zum Beispiel, die hat jetzt schon die 5. Ratte. Ist doch ganz normal. Aber bei Mama ist es etwas anderes. Bei ihr ist es das große Drama. Hallo Mama, bin wieder da. Was gibt's zu essen? Rührei mit Spinat in 10 Minuten. Ich rannte schnell noch die Treppen zu meinem Zimmer hoch. Als ich die Tür öffnete, wusste ich sofort, dass etwas nicht stimmte. Oh nein, oh nein, oh nein. Calimero lag auf dem Rücken, die Beine in die Höhe gestreckt. Er sah aus wie ein umgekippter Dekovogel. Oh nein, oh nein, oh nein. Ich zog den Futterkasten raus. Überall leere Hülsen. Nicht ein einziges Korn. Ich hatte einfach vergessen, ihn zu füttern. Ich habe ihn verhungern lassen. Ich mördere. Die Erwachsenen um mich herum ließen keine Gelegenheit aus, mir zu versichern, dass ich unschuldig war. Aber nein, mein Schatz. Es ist meine Schuld. Ich dachte einfach, jetzt, wo du wieder gesund bist, kümmerst du dich wieder um ihn. Ich mördere. Kurz darauf waren Ferien. Ich durfte zu meiner großen Cousine. Sie wohnte in einem echten Studentenwohnheim. Tagsüber ging ich mit ihr zur Uni und abends nahm sie mich mit zum Sport. Oder ich saß mit allen zusammen in der Kneipe. Ganz so, als wäre ich auch schon Studentin. Als ich wieder nach Hause kam, saß ein neuer Vogel im Käfig. Sie hatten Calimero einfach gegen einen neuen ausgetauscht. Oh nein, oh nein, oh nein. Das muss man sich mal vorstellen. Meine Mutter hatte insgesamt so ungefähr ziemlich genau 4 Wellensittiche. Plus Jackie 1 und 2, die Wellensittiche von ihrem Bruder macht 6 und dann noch Albus, das weiße Kaninchen, macht insgesamt 7. 7 Haustiere in einer Kindheit. Hey, schläft mein Mädchen schon? In diesem Haus kann man gar nicht schlafen. Bist du sauer? Wieso denn? Ich wollte nur schnell gute Nacht sagen. Gute Nacht. Tatsächlich, du bist sauer. Alle haben ein Haustier. Aha, daher weht der Wind. Wieso kann Mama mir das einfach verbieten? Zum Beispiel, weil sie deine Mama ist? Du hattest wenigstens Benno. Oh, ja, ich hatte Benno. Der lebte im Zwinger hinter den Garagen. Ich durfte nicht allein mit ihm spazieren gehen und ich hatte das komische Gefühl, dass mein Vater sich mit Benno viel besser versteht als mit mir. Ansonsten war es natürlich ganz toll. Ich konnte sagen, wir haben einen Hund, so groß wie ein Wolf. Trotzdem, du hattest ein Tier und Mama auch. Und deshalb kann sie es mir nicht verbieten. Stimmt, irgendwann nicht mehr. Toll, wenn ich erwachsen bin, dann will ich vielleicht gar keins mehr. Na siehst du, dann wird doch alles gut. Haha. Hast du Bammel vor dem Test morgen? Ist mir doch egal, wenn ich ihn verhaue. Mir aber nicht. Jonas hat eine Katze bekommen, weil seine Eltern, die haben gelesen, dass man in der Schule besser wird, wenn man ein Tier hat. Lottchen. Ich glaube, du schläfst jetzt besser, hm? Morgen sieht die Welt wieder ganz anders aus. Ja, ja, ja, ich hab dich auch lieb. Gute Nacht, mein Schatz. Nacht. Soll Mama nochmal kommen? Nein. Mit Haustieren ist es so. Sie sind nicht richtig verteilt. Meine Mutter zum Beispiel. Die wollte keine, hatte aber zig davon. Wenn eins starb, gab's zack neuen Nachschub. Immer wieder. Ich taufte ihn Calimero 2. Calimero 2 war meine zweite Chance, ob es mir passte oder nicht. Ich malte mir Schilder, auf denen in großen bunten Buchstaben Füttern stand. Die stellte ich überall auf. Ich gab ihm jeden Tag, morgens und abends, Körner. Ich vergaß es niemals. Hallo Mama, bin wieder da. In 10 Minuten gibt's Essen. Ich rannte schnell noch die Treppen zu meinem Zimmer hoch. Calimero, bin wieder da. Oh nein, oh nein, oh nein. Wie vom Donner gerührt stand ich da. Sah von der Tür, die direkt zum Balkon führte, zu dem Türchen vom Vogelkäfig. Und wieder zurück. Beide offen. Wo sind diese Verdammten? Die mag er doch so gern. Als ich endlich eine Gerstenstange gefunden hatte, ging ich ganz langsam auf den Balkon. Da saß er auf dem Geländer und schaute mich mit seinen kleinen Augen frech an. Eine falsche Bewegung. Das wusste ich. Ganz ruhig. Und auch Calimero 2 wäre für immer fort. Ganz ruhig da sitzen. Hier, sieh mal, was ich für dich habe. Magst du doch so gern. Calimero, bleib hier bei mir. Du stirbst doch da draußen. Komm, komm hier auf meine Hand. Ich schaffte es tatsächlich, ihn auf meinen Arm zu locken. Ganz langsam und ohne zu atmen, bewegte ich mich in Richtung Zimmer. Ich war schon an der Türschwelle. Ich hob meinen linken Fuß. Ich hob ihn aber nicht hoch genug. So, ich hoffe, ihr habt euch über das Wochenende alle ein Thema für euer Referat überlegt. Nach Calimero 2 kam Penny 1. Die hatte Genickbruch. Und dafür kam Penny 2. Aber die hat Mama dann irgendwann weggegeben, weil sie immer so hysterisch in ihrem Käfig geflattert ist. Flughafen. Und davon wurde Mama auch hysterisch. Und wie passt das deiner Ansicht nach in unser übergreifendes Thema? Was für ein Luxus. Das da auch für dich so war. Viele Tiere, dass man anfängt, sie wieder wegzugeben. Und wie wir für uns sorgen. Naja, am Flughafen, da gibt es ja die Fluglotsen, ne? Ja. Und naja, also die sorgen ja täglich dafür, dass die Flugzeuge nicht zusammenkrachen. Ist doch krass, wenn die nicht wären, bum, boing, in einer Tour, die haben doch voll die wichtige Aufgabe. Ja, Anton, da hast du recht. Sehr schön. Charlotte, was malst du denn schon wieder? Ich hoffe doch, es hat etwas mit deinem Referat zu tun. Was? Ja, ja, hat es. Ich male gerade einen Vogel. Mhm. In meinem Referat geht es um Haustiere. Also um Leute, die ein Haustier haben. Wie es ihnen damit geht. Ob sie sich gerne kümmern oder ob sie immer viel Angst um die Tiere haben. Sowas halt. Ich will dazu eine Umfrage machen. Das ist schön, Charlotte. Aber achte darauf, dass du genug Informationen zu deinem Thema sammelst, ja? Du könntest uns ja auch etwas darüber berichten, welchen Einfluss Tiere auf Menschen haben. Es gibt sogar Tiere, die zu therapeutischen Zwecken eingesetzt werden. Delfine können einen gesund machen. Ja. Pferdereiten ist gut für Spastis. Hm. Mensch, Anton. Stimmt doch. Die kommen da voll gut drauf, wenn die auf so einem Pferd sitzen. Die können sogar Kunststücke und alles. Also, alle, die jetzt noch keine Idee haben, müssen sich bis morgen entscheiden, ja? Wer dann kein Thema hat, bekommt von mir eins zugeteilt. Lotte, warte doch, warte! Anna-Marie, ich wollte bloß, kann ich bei deiner Umfrage mitmachen? Hast du jetzt auch ein Haustier? Nee, aber ich dachte, also mein Bruder, also das Baby. Das ist ja im Grunde im Moment auch sowas wie ein Haustier. Es muss versorgt werden, kann nicht reden und schläft oder will, dass man mit ihm schmust und so. Dein Bruder ist trotzdem ein Mensch. Er wird vielleicht mal einer. Trotzdem, in der Umfrage hat er nichts zu suchen. Kannst du nicht eine Ausnahme machen? In wissenschaftlichen Untersuchungen kann man keine Ausnahmen machen. Na dann, ich muss los. Luisa, zwei Hasen. Name, Poka und Hontas. Aussehen, süße Schlappohren, ganz liebe Augen und super weiches Fell. Markenzeichen, kötteln unters Bett, knabbern Stromkabel an, Loswertfaktor nicht abzugeben. Ferdi, Katze. Name, Karamba. Aussehen, schwarz mit weißen Pfoten. Ganz schön fett. Markenzeichen. Versteckt sich in den unmöglichsten Ecken. Hat schon mal auf den Schreibtisch gekotzt. Loswertfaktor. Nichts zu machen. Gehört der Schwester. Was denn? Tag, Lotte! Oh, hallo Simon. Simons Mutter besucht ihre Schwester im Krankenhaus und da habe ich gedacht... Ich mache gerade Hausaufgaben. Da machst du eben später weiter. Na toll, du beschwerst dich doch immer, wenn ich sie nicht gleich mache. Ja, natürlich. Aber das ist doch jetzt einfach mal eine Ausnahme. Was hast du denn auf? Ist es viel? Referat und Berichtigung. Berichtigung wovon? Mensch, Bio. Der Stoffkreislauf? Jaha. Oh Gott, das hatte ich ganz vergessen. Vielleicht kann ich dir helfen. Glaube ich kaum. Wie ist es denn gelaufen? Was hast du denn... Ach, ist ganz schlecht ausgefallen. Bei allen. Ah ja. Verstehe. Ich sehe es mir später mal an. Und jetzt mache ich mich auf den Weg. Ihr kriegt es schon hin, ihr beiden. Soll ich euch noch ein paar Apfelschnitzchen bringen? Nein. Was ist das, Stoffkreislauf? Kann dir ja wohl egal sein. Vielleicht kann ich dir doch helfen. Na gut. Pass auf. Hier hast du mein Biobuch. Und hier... Hier ist das Kapitel über den Stoffkreislauf. Das liest du dir jetzt durch, aber ohne mir Fragen zu stellen. Wenn du alles gelesen und alles verstanden hast, dann kannst du mir bestimmt helfen. Wird gemacht, aber wenn du was nicht weißt, frag mich ruhig. Opa sagt, wenn man ein Ziel erreichen will, muss man es wirklich wollen. Alle erfolgreichen Menschen machen das so. Er sagt, gegen die Zweifel muss man sich ausmalen, wie alles am Ende gut ausgeht. Eines Tages wird Mama mir ihre Hand auf die Schulter legen und sagen, vielen Dank, Charlotte, dass du uns ein Haustier verschafft hast. Wie gut, dass du mich überredet hast. Ohne dich hätte ich nie gemerkt, wie sehr ich die Tiere liebe. Lotte! Dabei wird ihr eine Träne die Wange herunterrollen und sie wird mich stürmisch umarmen. Charlotte, sag mal. Auch Papa mal. Wird dabei sein und... Lotte! Hey, ich hab dich was gefragt. Und? wenn du mit den Hausaufgaben fertig bist, ob du dann mit mir runtergehst. Bis dann ist deine Mutter längst wieder da. Trotzdem. Nee, ich habe keine Zeit zum Spielen. Ich will dir aber was zeigen. Ein andermal, jetzt lass mich weitermachen. Ich habe nämlich einen Hamster bekommen. Hm. Was? Ein Hamster? Du? Und der ist jetzt unten bei euch in der Wohnung, ja? Klar. So ganz alleine? Merkt er gar nicht, der schläft. Und wenn er nicht schläft? Wenn er inzwischen eingeklemmt mit dem Kopf zwischen den Gitterstäben nach Luft schnappt oder sich das Bein im Laufrad eingeklemmt hat. Lotte, hör auf, du machst mir Angst. Seit wann? Samstag, du warst auch eingeladen. Stimmt, dein Geburtstag hatte ich ganz vergessen. Macht nix. Aber weißt du was, Simon? Den feiern wir jetzt nach. Mit deinem Hamster. Gerade in diesem Moment bin ich nämlich mit den Hausaufgaben fertig geworden. Hast du einen Schlüssel? Nachts, wenn du schlafen willst. Dann höre ich ihn ja nicht, weil ich ja schlafe. Vielleicht kleine Straße? Würde ich nicht machen. Hm. Das brauche ich ihn gleich nochmal für den Bonus. Warte. Dreier, Fünfer und Sechser. Fünfer. Tja. Jetzt klappt's, pass auf. Ja! Boah! 20 Punkte! Nicht schlecht. Simon wird von seinem Hamster kein bisschen wach. Also ich finde das ja absurd. Im Laden gehen, Geld über die Theke, Tier in die Tüte und ab nach Hause. Da steckt man das arme Tier in einen Käfig und fertig ist das Menschenglück. Tja, wenn man es derart verkürzt zusammenfasst, zang, Full House. Würde ich nicht machen. Ich musste das auch schon oft streichen. Versuch Kniffel, Papa. Meinst du? Ja. Los jetzt. Ist voll langweilig sonst. Achtung, jetzt kommt Kniffel. Du hast es so gewollt, mein Sohn. Oh. Immerhin. Schon 3 Zweier. Genau, einen habe ich noch. Mann. 6, 11, 17 Punkte. Das ist doch eine grandiose Chance. Ich gebe dir gleich grandios. Ich finde übrigens, Mama hat eigentlich recht. Oh, wie schön. Womit, mein Schatz? Naja, die meisten Tiere würden natürlich lieber in Freiheit leben. Aber weil die Leute so gerne welche kaufen, werden immer mehr gezüchtet. Bist du jetzt beim Tierschutz? Würfel lieber. Ich meine ja nur, ich würde mir jedenfalls kein Tier aus einer Zoohandlung holen. Mensch, Lotte, da fällt mir ein Stein vom so, Herzen. So, demnächst gibt es in dieser Familie wieder völlig andere Gesprächsthemen, oder? Lotte, mach's nicht so spannend. Das gibt's doch nicht. Boah, große Straße. Das ist wieder typisch. Dieses Kind kniffelt mit einer derartigen Intuition. Man könnte auch sagen, sie hat unverschämtes Glück. Wer ist dran? Und Mann gibt den Becher. Wenn ein Tier aber schon mal da ist, dann ist es etwas anderes. Ich finde, wenn es nur die Wahl hat, zwischen schlecht oder gut versorgt zu werden, dann ist doch wohl klar, dass es da wohnen sollte, wo es gut versorgt wird, oder? Wie kommst du jetzt da drauf? Ich meine ja nur, du zum Beispiel. Du sagst immer, dass du Tiere nicht leiden kannst, aber das stimmt gar nicht. Du magst sie. Du magst sie sehr. Sogar mehr als sehr. Deswegen hast du dir auch immer so viele Sorgen gemacht und ein schlechtes Gewissen gehabt, wenn dein Tier was passiert ist. Wenn jetzt, sagen wir mal, jemand mit einer Katze vor der Tür stehen würde und der Katze geht es ganz elend und sie braucht unbedingt mal ein richtig gutes Zuhause dann. Dann würde ich mich, sofern es mir möglich ist, darum kümmern, dass sie irgendwo anders als hier ein gutes Zuhause findet. Siehst du, aber du würdest dich kümmern. Ja. Kniffel. Da kannst du aber auch echt stolz auf dich sein. Vielleicht lassen die mich jetzt öfter mitspielen. Bestimmt. Du, was ich dich fragen wollte, alles in Ordnung mit Feuerstein? Aha, ich glaube, so langsam gewöhnt er sich an mich. Gestern Abend hat er sich ganz lange streicheln lassen. Das war so süß. Leihst du ihn mir mal? Weiß nicht. Wieso das denn? Na, weil ich brauch den unbedingt. Sagen wir für einen Monat. Nee, das will ich nicht. Bitte. Wie soll ich meiner Mutter sonst zeigen, dass ich mich unheimlich gut mit Tieren auskenne und alles im Griff habe? Weil ich dann ist so empfindlich. Hast du doch selber gesagt. Muss ja nicht sofort sein. Aber bald hat er sich komplett eingelebt. Und dann kann er doch mal zu mir in Ferien. Ist doch witzig. Nee, Leute, das erlaubt meine Mutter sowieso nicht. Und für mein Taschengeld sagen wir von einer Woche. Und ein Pack Star-Wars-Karten, die sammelst du doch, oder? Schon, aber... Taschengeld von 2 Wochen in 2 Packs Karten? Ich darf den nicht ausleihen. Aber du kannst ihn ja immer streicheln. Mensch, kapierst du denn nicht? Meine Mutter muss einfach sehen, dass es gar nicht schlimm ist, wenn ein Haustier bei mir wohnt. Dass sie sich keine Sorgen machen muss. Dann erlaubt sie mir auch eins. Nee, Leute, tut mir leid. Daraus wird nichts. Ich brauch den, echt. So komme ich nie zu einem Haustier. Hey, Prinz Charles. Was willst du denn von Herrn Angermann? Ich? Nichts, wieso? Wieso? Du stehst vor seiner Tür und klingelst. Ist doch meine Sache. Klar, ich hau schon ab. Warst du schon oben? Nö, was dagegen? Nur für den Fall, dass Mama Kuchen gekauft hat. Dann kann ich ja dein Stück haben. Wer? Ja, bitte. Wer nicht kommt zur rechten Zeit? Hallo, Herr Angermann. Ich bin Charlotte von oben. Kann ich reinkommen? Gerade einen Kaffee gemacht. Ja, also, kann ich dann vielleicht reinkommen? Ich mache ein Referat für die Schule. Ich befrage Menschen, die mit einem Tier zusammenleben. Und da dachte ich an ihre Liesel und... Ja, sicher. Komm rein. Kuchen? Ja, und so kam die Liesel also zu mir. Und? Haben Sie nie daran gedacht, die Liesel wegzugeben? Wo? Wie kommst du denn darauf? So was gibt's. Meine Mutter zum Beispiel, die... Naja, jedenfalls kann es vorkommen, dass man mit einem Tier nicht zurechtkommt. Und dann ist es doch besser, man gibt es woanders hin, wo es ihm gut geht, finden Sie nicht? Was heißt hier zurechtkommen? Die Liesel und ich sind unzertrennlich. Wenn man sich für so einen Gefährten entscheidet, dann ist das wie das Ja-Wort bei Eheleuten. Nicht mehr und nicht weniger. Das ist meine Meinung. Stimmt's, mein Liebchen? Aber wer kümmert sich um die Liesel, wenn... Ich meine ja nur, Sie sind nicht mehr der Jüngste. Entschuldigung, wenn ich das so sage, wenn aber... ich ins Gras beiße, kann ich mich nicht mehr um die Liesel kümmern. Da hast du recht. Aber vorher trennt uns nichts. Da kannst du deinen Arsch drauf verwetten. Entschuldige, wenn ich das so sage. Meine Nichte hat versprochen, sich um sie zu kümmern, wenn ich nicht mehr bin. Und ins Pflegeheim kann ich sie mitnehmen. Immerhin ist die Liesel auch nicht mehr die Jüngste. Da passen wir ganz gut zusammen dahin. Sie müssen ins Pflegeheim? Ja, naja, jetzt noch nicht, mein Kind. Aber falls ich nicht plötzlich einfach tot umfalle, dann eines Tages wohl schon. Sie haben's gut, echt. Weil ich einmal ins Pflegeheim muss? Nein, ich meine, Sie haben die Liesel. Und die Liesel hat Sie. Sie können sich echt aufeinander verlassen. Das ist doch der Hammer. Na komm, Kindchen. Du hast doch wohl eine ganze Familie, auf die du dich verlassen kannst. Puh. Tolle Familie, die einem nicht mal den allereinzigsten Wunsch erfüllt. Was wünschst du dir denn so sehr? Na, ein Freund, so wie Sie einen haben. Ein Haustier, um das ich mich ganz alleine kümmern darf und mit dem ich ein Herz und eine Seele sein kann. Na, du bist ja noch jung, du hast noch Zeit. Das sagen Sie. Sogar Simon aus dem 3. Stock hat schon ein Haustier. Der kleine Knopf? Ganz genau, und ich bin mir echt nicht sicher, ob er sich schon um so einen kleinen zerbrechlichen Hamster kümmern kann. Ein Hamster, sagst du? In der Heim und Tier stand neulich, dass Hamster gar nichts für kleine Kinder sind, weil sie ja immer schlafen, wenn die Kinder mit ihnen spielen wollen. Und das ist nur ein Problem. Hamster müssen auch ganz vorsichtig angefasst werden, brauchen sehr viel Ruhe und bei der Ernährung muss man auch ganz pingelig sein. Ja, du weißt aber Bescheid, was? Allerdings. Kannst du auch dem kleinen Simon helfen und aufpassen, dass er es mit dem Hamster richtig macht. Was denken Sie? Das versuche ich natürlich, so gut ich kann. Aber es ist nicht leicht aufzupassen, wenn man nicht in derselben Wohnung lebt. abgeschrecken. Name haben die nicht. Aussehen wie ein Stab halt, nicht mal Flügel. Merkmale machen gar nichts, außer nachts fressen. Loswertfaktor aus seiner Zucht sind welche abzugeben. Nee, vielen Dank. Herr Angermann, Beo-Weibchen. Name Liesel. Aussehen rabenschwarz mit gelben Flecken im Nacken und ganz orangefarbenem Schnabel. Merkmal, spricht mindestens 10 Sätze. Schart ihre Scheiße aus dem Käfig. Loswertfaktor? Nur über Herrn Angermanns Leiche. Hallo Lotte. Hey Simon, wie geht's Feuerstein? Wie soll's denn gehen? Ziemlich schlecht, so wie du guckst. Wir hatten wieder Hochsprung. Verstehe. Wie ist es gelaufen? Nicht so toll. Ach, mach dir nichts draus. Mein Opa hat mal zu mir gesagt, von der gesamten Menschheit kann überhaupt nur ein ganz winziger Teil Hochsprung. Das wird hier total überbewertet. Ich weiß. Und warum guckst du dann so? Ist doch was mit dem Hamster. Nein, Mensch, ich kümmere mich schon. Hab erst gestern den Stall sauber gemacht und heute Morgen ganz vorsichtig nach ihm gesehen und bin dann leise aus dem Zimmer geschlichen, damit ich ihn ja nicht beim Schlafen störe. Genauso wie du gesagt hast. Was schreibst du da eigentlich? Alles für das große Referat. Na dann, tschüss. Simon Hamster. Name Feuerstein. Aussehen nussbraun, total süß und ganz klein. Erst wenige Wochen alt. Merkmale, braucht viel Ruhe, ist noch schüchtern. Loswertfaktor, ziemlich wahrscheinlich bald wegen Überforderung abzugeben. Wenn du wirklich Feuersteins Freund werden willst, musst du jeden Abend mit ihm spielen. Wirklich jeden. Das mache ich auch. Zeig mir mal, wie du ihn aus dem Käfig holst. Jetzt? Er trainiert doch gerade für seinen nächsten Marathon. Ich bin ja nicht blind. Aber willst du ihn zähmen, ja oder nein? Im Rad laufen kann er die ganze Nacht. Aber zusammen sein könnt ihr nur jetzt. Nachher schläfst du und morgen früh schläft Feuerstein. Also los, mach, hol ihn raus. Weißt du noch, worauf du achten musst? Klar, weiß ich nicht. Halt, nicht einfach nehmen. Gib ihm irgendwas, was er mag. Ein Stückchen Apfel oder Möhre. Warte, ich hol was. Halt! Wenn ich jetzt nicht hier wäre und du wärst einfach so aus dem Zimmer geflitzt. Komm zurück und mach den Käfig wieder zu. Hast du eine Ahnung, wie viele Hamster schon zertreten wurden? Oder im Staubsauger gelandet sind? Vom Balkon gefallen, nur weil ihre blöden Besitzer... Du bist aber doch hier. Es ist doch so. Wenn man klein ist, denkt man immer, ich bin schon groß. Bin gleich zurück. Aber Simon packt es einfach noch nicht. Das muss er nur einsehen. Am Ende ist er froh, wenn er sich nicht mehr kümmern muss. Und außerdem, seine Eltern kaufen ihm später sowieso wieder ein Haustier. Guck mal, Feuerstein, was ich dir mitgebracht habe. Ein Stück Apfel. Komm, wir spielen. Nicht erschrecken, ja? Riecht gut, was? Ja, komm ruhig auf meine Hand. Das schmeckt. Denk an die andere Hand, du musst eine Kuhle machen. Mach ich ja. Du musst eine Kuhle machen, bevor du aufstehst. Ist der erst einmal runtergefallen, brauchst du keine Kuhle mehr. Der hatte sich schon alle Knochen gebrochen. So schnell gehen die doch auch nicht kaputt. Oh doch, kleiner Simon, sehr schnell. Komm, gib mal her. Aber wehe, du machst was falsch. Hey, Amigo, lass dich mal ansehen. Ja, ich weiß, hier bei mir riecht alles so anders. Aber mach dir keine Sorgen, Lotte passt auf dich auf. Wenn du ein bisschen größer bist, können wir Klettern üben und Verstecken spielen. Klar, dann kannst du auch mal rumrennen. Sag mal, bist du vielleicht kitzelig? Na, so ein bisschen vielleicht? Kann ich ihn jetzt wieder haben? Charlotte! Was? Gib ihn mir wieder. Mach erst eine anständige Kuhle. So? Größer. So? Natürlich ohne Spalt. Jetzt ist es aber richtig. Okay, hier. Eigentlich sind deine Hände echt noch zu klein. Ich finde, Feuerstein riecht so lecker wie Zuckerwatte. Zerbrich dir lieber den Kopf darüber, wo der Käfig besser steht. So auf dem Boden kann er nicht bleiben. Wieso das denn? Mensch, Simon, geh mal in die Bücherei und hol dir ein Buch über Hamster. Oder zu blinde Kuh. Wieso denn jetzt Kuh? Mann, das ist eine Suchmaschine im Internet. Da gibst du Hamster ein und zack, kommen jede Menge Seiten darüber, wie du dafür sorgst, dass es deinem Hamster gut geht. Aha. Wie hast du dir das denn gedacht? Stellst dir so ein süßes Ding ins Zimmer und fertig. Du hast ja keine Ahnung, was es alles zu beachten gibt. Ich glaube, ich setze ihn wieder rein. Ich muss wieder hoch. Hm? Soll ich warten, bis du ihn wieder reingesetzt hast? Nein, das kriege ich schon hin. Sicher? Ja. Und denk daran, jeden Tag nach verstecktem Futter zu suchen, wenn das schimmelt. Ja. Und besorge endlich einen hohlen Ast oder sowas. Feuerstein braucht unbedingt einen Tunnel. Ja, ist gut. Also, ich fasse zusammen. Haustiere machen den Menschen viele Sorgen und eine Menge Arbeit. Sie kötteln und pinkeln da, wo sie es nicht sollen. Sie knabbern und kratzen alles Mögliche kaputt. Ständig muss man ans Füttern denken und ganz viele von allen, die ich befragt habe, hatten schon mal Streit mit ihren Eltern, weil sie sich nicht genug kümmern. Ganz schlimm ist es, wenn die Tiere dann sterben. Und das tun sie am laufenden Band. Besonders bei deiner Mutter. Es reicht, Anton. Charlotte möchte gern zu Ende reden. Trotzdem haben alle ihre Tiere gern. Ein Haustier ist der beste Freund. Deshalb merken manche nicht, dass das Haustier sie überfordert. Wenn man es aber merkt, dann sollte man es auch zugeben und das Tier schnellstens jemand anderem geben, damit es nicht länger leiden muss. Jemanden lieben heißt auch loslassen können, sagt mein Großvater. Ende. Danke, Charlotte. Schön. Schön, ja. Jedenfalls hattest du eine Menge zu erzählen. Das hätte ich ja gerne gesehen, wie der Wellensittich durch den Badeschaum im Sturzflug und zang. Krasse Geschichte, war voll cool. Hab ja nur erzählt, wie es war. Ich frag mich, wie dein Onkel es geschafft hat, ihn da rauszufischen, bevor er ertrunken ist. Wo man doch vor lauter Scham nicht sehen konnte. Ja, der kann sowas. Der ist nicht so ängstlich wie meine Mutter. Zu blöd, dass du wegen ihr kein Tier haben kannst. Noch nicht, aber ich krieg bald eins. Es darf nur nicht aus der Zoohandlung sein. Damit hilft man nämlich nur, dass immer mehr Tiere gezüchtet werden. Mein Haustier muss gefunden werden oder von sich aus zu mir kommen. Das ist dann halt Schicksal, verstehst du? Und was wird deine Mutter sagen, wenn das Haustier mit seinem Schicksal vor der Tür steht? Mach dir da mal keine Sorgen. Meine Mutter kann es bestimmt nicht noch einmal ertragen, ein Tier im Stich zu lassen. Doch wirklich, den solltet ihr euch unbedingt ansehen. Ach Tobias, ich stehe aber nicht so auf diesen Effektkram. Die Story ist gut, richtig gut. Ich will Fabulous Monkeys 3D sehen. Was heißt denn gut? Na eben Fabulous, jedenfalls 3D. Zum Beispiel, dass dieser junge Klon am Anfang alles total genial findet. Wie er mit der Zeit auch checkt, was da abgeht. Das hat echt Tiefe. Aber die ganze Zeit mit dieser Brille? Ich weiß nicht. Tante Else, wetten? Ich gehe ran. Ach Mann, wir sind gerade beim Abendbrot. Weißt du, als der Tunnel in den Film kam, da haben manche Leute auch gesagt, die ganze Zeit das Gelaber. Also ich meine, ich weiß nicht. Und was willst du damit sagen? Ja. Dass es nicht legitim ist, Neuerungen in Frage zu stellen? Du hast es ja noch gar nicht ausprobiert. Ja, aber ungefähr das wollte ich damit sagen. Aber du hast sie schon alle gesehen. Hier, Niki ist dran. Sorry, ist wichtig. Wer ist denn Niki? Geht in die Parallelklasse, glaube ich. Mhm. Irgend so ein Kumpel halt. Ach so. Ein Kumpel. Hm. Und kann ich... Kann ich was? Na, den Film sehen. Warum nicht? Und wer kommt mit? Sag mal, hier kann man nicht mal in Ruhe Abend essen. Ich geh schon. Du isst jetzt endlich mal dein Brot auf, Lotte. Wie lief denn dein Referat? Mhm. Echt? So richtig? Super gut? Charlotte, komm mal schnell. Simon ist hier. Lottchen, komm mal. Feuerstein. Oh Gott. Was ist mit ihm? Was hast du gemacht? Gar nichts. Robert. Ja. Mach doch was. Lotte, los. Du weißt doch alles über Hamster. Was ist denn? Oh. Komm jetzt mal rein, Simon. Hm? Er bewegt sich nicht mehr. Schon seit, ich weiß nicht, ganz lange schon. Stirbt er jetzt? Jetzt nicht. Ich geh schon. Wir müssen sofort runter. Wir müssen ihn schnell in seinen Käfig legen. Vielleicht hat er Angst. Ja, ein Schock, das habe ich gelesen. Ich kann ihn nicht mehr halten. Och, Simon, du Ärmster. Und der arme Hamster. Wo ist denn deine Mutter? Mach mal schnell zum Metzger. Ist ja gut. Hier, Simon, leg ihn in meine Hand. Nein, lass, Papa, ich mach das. Mein Geruch kennt er wenigstens schon ein bisschen. Hey, Feuerstein. Ich bring dich jetzt nach Hause. Alles in Ordnung. Ganz ruhig wieder entspannen. Komm, Simon. Und wir machen uns jetzt erstmal einen Tee. Ach, du bist ja ganz blass. So habe ich mir das ja gar nicht gewünscht. Und überhaupt, kann ich vielleicht was dafür, dass Feuerstein so einen Schrecken bekommen hat? Das ist ja wohl Simons Schuld und nicht meine. Und wenn hier überhaupt einer Schuld hat, dann Mama. Hey, Prinz Charles. Lebt der Langstreckenläufer noch? Naja, so halb. Ich hab nochmal geguckt. Im Netz gibt's tonnenweise Leute, die von ihrem erstarrten Hamster erzählen. Die sind wohl tierisch schreckhaft. Da, schau, jetzt hat er sich bewegt. Könnte man glatt Mitleid kriegen mit dem Kleinen. Was haben denn die Leute geschrieben? Wie du es gesagt hast. Ein Hamster im Schockzustand braucht vor allem seine vertraute Umgebung und totale Ruhe. Mann, ich habe jetzt aber auch einen Schock gekriegt. Der Simon erst. Der sitzt oben in der Küche und... Hey, schau mal. Der Feuerstein, der kriecht zum Futter. Das ist genial. Wenn er jetzt was fressen will, dann ist er gerettet. Genau, gerettet. Trotzdem, du musst ihn nehmen. Er muss jetzt einfach schön seine Ruhe haben. Nein, du hattest recht, Lotte. Ich mache alles falsch. Ich kann's einfach nicht. Ach was, das redest du dir nur ein. Ich habe mit ihm gespielt und er war ganz witzig und so. So gut gelaunt und ich auch. Deshalb habe ich Musik angemacht und wumm, war total laut aufgedreht. Hatte ich einfach vergessen. Feuerstein war sofort wie tot, wie wenn man den Stecker rauszieht. Ende, aus, Ich bin schuld, dass er fast gestorben wäre. Und du hast es schon die ganze Zeit kommen sehen. Ach was, das hätte doch jedem passieren Moment können. Moment mal, was meinst du damit, Lotte hat es kommen sehen? Nimmst du ihn? Ohne Taschengeld. Was denn für Taschengeld? Und womit hatte Lotte recht? Ist doch jetzt nicht so wichtig. Feuerstein geht es wieder gut. Simon muss sich noch erholen. Klar, er hat sich auch erschreckt, aber sonst? Simon? Lotte kann es eben besser. Sie hat recht. Ich fasse ihn nicht richtig an, ich bin zu laut, ich gebe ihm das falsche Futter. Ich mache eben alles falsch, wie sie es die ganze Zeit gesagt hat. Charlotte? Was denn? Ja, mein Gott, ist doch wahr! Ich weiß so viel über Hamster, wenn ich Simon nicht geholfen hätte, dann... Ach, ist ja auch egal. Jedenfalls ist es ein Unding, dass Simon einen Hamster hat und ich kann so gut mit Tieren umgehen und hab trotzdem keins. Und warum? Alles nur wegen dir. Ach, und jetzt bin ich wohl auch noch schuld daran, dass Feuerstein beinahe vor Schreck gestorben wäre, ja? Hast du... Warum darf Lotte denn kein Haustier? Sag, dass das nicht wahr ist. Mann, wenn man sich kein Tier kaufen darf, aber unbedingt eins haben möchte. Ich dachte halt, wenn du siehst, dass ein Tier mich braucht, dann sagst du halt auch nicht mehr nein. Weil eigentlich magst du Tiere, hast du selbst zugegeben. Nee. So, jetzt reicht es aber. Du hast Simon erzählt, dass er sich schlecht um den Hamster kümmert, damit du ihn irgendwann von ihm bekommst? Er wollte ihn mir nicht mal leihen, nicht mal gegen Gebühr. Simon, schau doch mal nach Feuerstein, hm? Und deine Mutter macht sich bestimmt auch Sorgen, wenn sie wiederkommt und du nicht da bist. Die Leute, die können das wirklich. Die ist in Sachen Haustier sowas wie ein Supertalent. Bitte, Sie hat Feuerstein das Leben gerettet. Auf keinen Fall kommt Feuerstein zu uns, weil Lotte dir eingeredet hat, dass du das nicht kannst. Kommt überhaupt nicht in Frage. Aber das ist eine Diskussion für den kleinen Familienkreis. Charlotte, was deine Mutter sagen möchte, ist, dass sie es gut fände, wenn du Simon jetzt runterbringst. Und ich möchte, dass du in nicht allzu ferner Zukunft wieder hochkommst. Verstanden? Ich bin ja nicht taub. Komm, Simon. Egal, was deine Eltern da gesagt haben. Ohne dich hätte ich nicht gewusst, was ich machen soll. Weißt du was? Du und Feuerstein, ihr gehört nun mal zusammen. Ich weiß zwar nicht wieso, aber der mag dich. Wenn du willst, schaue ich morgen mal nach euch. Was hältst du davon? Um 3? Ja, abgemacht. Morgen um 3. Wirklich, Lotte! So, mein Fräulein, jetzt setzt du dich da mal schön hin. Ich gehe schon. Du bleibst hier. Das ist Niki. Guten Tag. Ist doch nicht Niki. Ist Herr Angemann und noch so ein Vogel. Ich weiß, es muss Ihnen vorkommen wie ein Überfall, aber ich dachte, Sie sehen am besten gleich, worum es sich handelt. Ja schon, natürlich. Natürlich kann ich den Papagei auch ins Tierheim bringen, aber... Das wäre sein sicheres Ende. Glauben Sie mir, ich wäre selig, mich um das Goldstück zu kümmern. Mein verstorbener Freund hat es sich so sehr gewünscht, aber seit ich ihn bei mir habe, ist die Liesel nicht mehr sie selbst, frisst kaum was, gibt überhaupt keinen Ton mehr von sich. Und weil ihre Tochter sich doch so sehnlich ein Tier wünscht... Ach, bis zu Ihnen ist das auch schon vorgedrungen. Prinz Charles war wirklich fleißig. Also ich würde mich riesig freuen. Und ich Ich würde kein Auge mehr zutun. Ein Papagei, also es ist doch verrückt. Bitte, Mama, ich kann mich doch kümmern. Ich meine, bevor Lotte sich um kleine Nachbarjungen kümmert. Wie? Und das sollen wir jetzt wohl noch belohnen, oder was? Vielleicht lassen Sie sich die Sache erst einmal in Ruhe durch den Kopf gehen. War nur so ein Gedanke, wirklich. Fühlen Sie sich zu nichts verpflichtet. Da gibt's doch nichts zu überlegen. Tierheim, also wirklich. So ein edles Viech. Jahrelang wohl behütet und im trauten Heim. Also ich rechne ihm da auch keine Überlebenschancen aus. Vielleicht könnten Sie mir morgen oder übermorgen Bescheid sagen. Ne? Würden Sie das tun? Wie heißt er denn, der Gute? Robert, bitte. Na, vielleicht kann er Ihnen das selber sagen. Mit wem, bitte, habe ich die Ehre? Calimero! Das glaube ich einfach nicht. Also ich finde, das ist ein Zeichen. Und unsympathisch ist er auch nicht. Komm, Schatz. Gib deinem Herzen den Ruck. Calimero! Bitte, Mama! Gib Calimero noch eine Chance. Also gut. Oh nein, oh nein, oh nein. Oh, Calimero. Du bist so süß. Kinderhörspiel von Judith Reuters. Und so klug. Es spielten... Und so lustig. Lotte... Lucy Thiel. Und überhaupt. Anja als Lottes Mutter, Katharina Spiering. Robert, Boris Alinovic. Tobias, Anatol Alinovic. Anja als Kind, Brit Jonen. Anjas Mutter, Mareike Hein. Simon, Kaspar Huth. Herr Angermann, Felix von Manteuffel. Anna-Marie, Delfine Strahlka. Anton, Jakob Hempel. Lehrerin, Andrea Wolf. Besetzung Cordula Huth. Ton und Technik Ursula Potyra, Thomas Rombach, Melanie Inden, André Buscharep und Julia Kümmel. Aufnahmeleitung Christoph Müller. Musik Jan-Peter Pflug. Regie Sven Stricker. Eine Produktion des Hessischen Rundfunks mit dem Westdeutschen Rundfunk 2012. Redaktion und Dramaturgie Gudrun Hartmann.